Hallo und willkommen zur 13. Folge von Be Right, dem Wrestling Talk mit Alex. Jetzt deute ich wieder darüber. Ach, ja. Und mir, Ben. 13 Folgen ist eine Unglückszahl. Absolut überhaupt nicht. 13 ist eine Glückszahl eigentlich. Ja. Echt? Aber erstmal auch von mir ein großes Hallo natürlich. Ne? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder uns zuhört. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch, der Interesse an unserem Podcast zeigt. Ja, euer Dienstagabend mit uns und wir schauen mal, wie es wird. Wir haben heute so ein Thema. Da bin ich gespannt auf deine Meinung, beziehungsweise so ein bisschen auf deine Erfahrung dahingehend. Bevor wir dazu kommen, erstmal Werbung. Folgt dem Alex auf Instagram. Wrestling_Alex Wright. Ich habe es mir extra gemacht. Sehr gut, okay. Und folgt einfach auch Wrestling Infos auf Instagram. Genau. Kein Plan, wieder. Jetzt müssen wir erst nochmal festhalten, die 13. Folge ist eine Glücksfolge. Das ist eine Glücksfolge? Okay, alles klar. Gut. Ich kenne es bloß von den Schiffen. Ich war ja auf der AIDA, da gibt es kein 13. Deck als Beispiel. Oh. Das ist dann immer, ist dann super, wenn du von 12 und dann auf einmal in 14 bist und so. Und dann, ja. Gut zu zählen nur Schiffe bei den Podcasts, das ist ganz anders. Ja, die besten Folgen sind die 13. Genau. Also welches Thema haben wir? Ich bin heiß. Ja, weißt du noch, wie wir das letzte aufgehört haben? Mit der 12. Folge. Ja, genau. Wir haben aufgehört mit dem Ende der 12. Folge. Genau. Klasse. Da war das Thema Referee. Okay. Ja, ganz am Ende habe ich das Thema Referee noch aufgemacht. Und jetzt möchte ich von dir wissen, also wir hatten schon geklärt, dass Referees sehr, sehr, sehr wichtig sind. Hattest du mal einen Moment, wo ein Referee echt Scheiße gebaut hat? Boah. Du stellst doch mal Fragen. Ja, dafür bin ich da. Apropos Fragen. Weißt du noch, wir hatten letztes Mal ganz kurz das Thema, welchen Star möchte man mal treffen oder ähnliches und so weiter. Oder wen wir mal treffen wollen. Das ging mir noch lange nach und ich habe mir dann überlegt, eigentlich möchte ich niemanden jemals treffen, weil es heißt, der treffe nicht deine Stars. Da bist du bloß enttäuscht. Ist wahrscheinlich wirklich so. Dann triffst du ihn, dann ist er voll der Arsch. Dann willst du keine Filme oder weiß der Henker was mehr mit ihm schauen. Das ist ja voll ätzend. Ja, kann sein, aber kann genauso gar andersrum sein. Ne? Es kann sein, dass du sagst, boah, der ist ja noch besser, als ich gedacht habe. Oder die ist noch besser, als ich gedacht habe. Ne? Das weiß man ja immer nicht. Ne? Gut, Ringrichter. Also, die Referees sind ja meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Im Match, leider heutzutage und vor allem auch beim amerikanischen Wrestling, haben sie eigentlich über die Jahre immer mehr an Bedeutung verloren. Weil wenn man das vergleicht, wie es früher hier in Europa war, da hat es ja ein Rundensystem gegeben. Es hat die rote und die gelbe Karte gegeben. Ja, es hat Verwarnungen gegeben. Moment, erklär mal kurz das Rundensystem. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt hier zuhören, denen sagt das was. Und auch rote und gelbe Karten, wozu? Naja, ist ja ein Kampfsport, ja, auch wenn Sport Entertainment ist, da hat es natürlich definitiv Regeln gegeben. Und der Ringrichter war dazu da, diese Regeln durchzusetzen mit roten und gelben Karten. Ja. Also wie sie beim Fußball, du hast eine Verwarnung bekommen, wenn du was gemacht hast, wenn du es dann x-mal wiederholt hast, hast du irgendwann die rote Karte bekommen. Und dazwischen mal natürlich auch noch Geldstrafen konnte der Ringrichter verhängen. Und das Rundensystem war normales Match, hatte 5 Runden. Eine Runde war immer so knapp 5 Minuten, glaube ich. Irgendwo zwischen 3,5 und 5 war es. Weil jeder Promoter hat es damals ein bisschen anders gemacht. Und dazwischen war immer so eine halbe Minute Pause. Was natürlich vom Kampf her ganz anders strukturiert war als dann heutzutage. Ja. Weil da war wieder eine Pause dazwischen. Du musstest das anders angehen. Darf ich mir die Pausen vorstellen, wie beim Boxen? Beide sitzen voll fertig in der Ecke und kriegen Wasser gereicht oder sowas? Ja, genau. Okay. Das war das so auch, ja. Man hat nicht bei jeder Promotion was auch stehen können, aber ja, gut. Man hat auch so einen Spuckteil gehabt, ja, wo du das umspucken konntest, ja. Also, einer meiner ersten Kämpfe war gegen Fit Finlay. Damals in Hannover. Und in dem Match hat er mich, glaube ich, 3-mal K.O. geschlagen. Ja, und jedes Mal, wenn ich Pause hatte in der Ecke, habe ich zu meinem Vater gesagt, der in meiner Ecke draußen gestanden ist, Ich glaube, ich kann nicht mehr, der hat mich K.O. geschlagen. Mein Vater bloß, ach was, mach weiter, das schaffst du schon. Da war ich 16 Jahre alt. Natürlich habe ich es dann versucht weiterzumachen, ne? Hab's ja dann auch, ne? Warst du wirklich weg? Also wirklich. Ja, also war halt schon kurz weg. Ja. Okay. Also, ganz platt, aber dass du halt gemerkt hast, okay, jetzt war es für eine Sekunde weg. Seine Mann bin ich sogar zanksackt, ja. Aber gut, es macht einen härter, ne? Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Meine gute Erfahrung. Also jetzt nicht unbedingt das K.O. gehen, aber dass man weiß, dass auch weiter kämpfen, okay. Aber war das dann normal, dass man jemanden in der Ecke stehen hatte noch? Nee. Aber nee. Dadurch, dass mein Vater Steve Wright war und diesen Namen auch in Hannover hatte, auf dem Schützenplatz, ja. War der logischerweise da in meine Ecke und ne, mein, da er Wrestler ist, ist es ja nachvollziehbar, dass er beim Sohn in der Ecke steht. Ne? Absolut. Was mir natürlich sehr viel bedeutet hat und mir auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat, ne? Weil ich habe ja immer in den Pausen fragen können, und was und was weiß ich. Ja. Ne? Aber ja, gut. Ja, auf jeden Fall der Ringrichter, der, ja, und die, genau, jetzt haben wir noch beim Rundensystem, Weltmeisterschaftskämpfe hatten 15 Runden. Also bis 15 zu. 15 Runden, 5 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Je nachdem, ja. Also konnte schon ein Kampf ewig lang gehen, ja. Und die wichtigste Frage, die allerwichtigste, gab es da auch so Nummerngirls, die rumgelaufen sind dann? Ich glaube, ich kann mich erinnern, ja. Also nicht bei den normalen Kämpfen, aber bei den Weltmeisterschaftskämpfen, ja. Okay. Ist ja ganz, also ist wirklich ganz anders gehandhabt worden damals. Ein Weltmeisterschaftskampf hast du klar differenzieren können von den normalen Matches. Also da wurden die nationalen Hymnen gespielt, ja, da war immer jemand dabei mit in der Ecke. Wie haben die den genannt? Fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall war immer einer oder zwei mit noch in der Ecke, die den halt versorgt haben und das war richtig was Offizielles. Also da ist die ganze Halle dann gestanden, zum Beispiel Bremer Stadthalle, 15.000 Leute, deutschen Nationalhimmel gestanden und mitgesungen und ja, am Ende vom Kampf wurde dann auch gleich der Champion praktisch gekürt, meistens mit einem riesen Pokal und so einem Siegerkranz, ja, und was weiß ich alles. Presse und Medien waren dann ganz viele vor Ort, also das war schon Wahnsinn. Immer spektakulär, ja. Wahnsinn, undenkbar. Ja gut, und dann ist der Referee natürlich deutlich wichtiger. Also der Ringrichter, ja, der muss ja dann echt... Also der Ringrichter hat damals genauso viel vom Wrestling und Wrestling-Match und Ringpsychologie verstehen müssen wie auch ein Wrestler. Mhm. Wahnsinn. Die Frage, bin ich mir da gar nicht mehr sicher. Also die alten Wrestler, die alten Ringrichter von früher, auch die amerikanischen meine ich jetzt, die sind sicherlich, kennen sich die mit Ringpsychologie und mit dem ganzen Zeug aus, ne? Klar. Das war in meiner Zeit auch so, aber ob heutzutage die das alles noch so lernen, das glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht, aber warum auch? Die haben ja eh sozusagen fast keinen Einfluss im Match. Mhm. Wenn man es genau nimmt. Ja, Wahnsinn. Also gerade das mit den gelben und roten Karten, das finde ich schon... Ja, macht natürlich ganz neue Möglichkeiten. Ne? Absolut. Da hast du ja ganz anderes Matchgefühl auch und so. Also das ist ja, da fieberst doch ganz anders mit. Also mir hat das Rundensystem tatsächlich besser gefallen. Rein auch von der Ringpsychologie her. Ich überlege gerade, hatten wir einmal in der NEW einen Kampf nach Rundensystem? Ich glaube nicht, oder? Nee. Also falls ich jemals wieder... Doch, hatten wir. Ja? Doch, ich glaube schon, wir hatten mal einen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Keine Ahnung. Ich dachte echt, wir hatten einen bei irgendeinem Extreme-Event oder sowas. Ganz kann einfach, falls da ehemalige oder auch immer noch NEW-Fans sind, die sich gut mit dem NEW-Produkt auskennen, ja, vielleicht wisst ihr, ob wir mal ein Match hatten, das mit Runden geführt wurde. Boah, eigentlich sollten wir das wissen, ne? Ja, genau. Lass uns ein recherchieren. Ja. Nee, aber falls ich irgendwann mal wieder in den Ring steigen sollte, falls ich das irgendwann nie machen sollte. Ja? Ihr habt es gehört, Ankündigung bei uns im Podcast. Ja, okay. Ring bei uns zuerst gehört. Alles, ja, die Möglichkeitsform, ja. Das wird gepiept. Dann würde es mir gefallen, einfach mit Rundensystem mal aufzudrücken. Echt? Ja. Ja, gibt es noch Ligen, die das machen? Macht Hannover noch? Macht Ich weiß nicht, ob nach Hannover vielleicht. Keine Ahnung. Wahnsinn. Die Also, wenn gegen du dir das mal überlegst. POB gibt es ja in Hannover nicht mehr. Ja. CW Ich habe Markt auch. lange nicht mehr, also von daher weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Auch die hatten ja am Waren ja Ende auch nicht die mehr. Admin mit kompletten Polstern durchgängig. Und es hat hat rote und blaue oder schwarze Ecke gegeben und zwei neutrale weiße Ecken. Was hat es damit auf sich? Also warum Das. rote, schwarze? Also das waren die jeweiligen Wrestler dann. Naja, genau. Das eine sind mal die Kontrahenten und das andere war die neutrale Ecke. Und wenn da irgendwas passiert, dann hat der Ringrichter auch sagen können, okay, geh in die neutrale Ecke. Ach, Wahnsinn. Also der hat da wirklich auch, wie beim Boxen, dann wirklich eingegriffen und so. Das ist ja wahr. Das finde ich ja cool. Ja. Ja. Was? Also, okay, spannend. Zurück zur ursprünglichen Frage. Und zwar, hat ein Ringrichter bei dir mal richtig Scheiße gebaut? Denke. Ich Na. denke. Ja, Ist ist schon kein eine lange Problem. Zeit. Ich muss ja, es ist wie so bei so einem Computer in, ja, jetzt die ganzen Jahre bin ich, ja. Also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass da irgendwann was Schlimmes war. Ja, also Okay. im Gegenteil, ich hatte ein paar Ringrichter, die haben mich im Kampf verarscht, ja, aus Spaß an der Freude, ja. Wie denn? Ja, die haben halt irgendeine Geschmarre erzählt, irgendwelche Witze oder. Was machen wir denn heute Abend, wenn man nach der Show, ja, haben mich versucht abzulenken im Kampf oder solche Geschichten halt, ja, oder haben wir Finger ins Ohr gesteckt, die haben mich zu ärgern oder keine Ahnung, solche Geschichten halt. Aber das irgendwas, nee, eigentlich nicht. Man muss sagen, die waren damals schon, ich meine, auf dem Level darf sich ein Referee eigentlich auch nichts erlauben, ne? Ziemlich schnell weg vom Fenster. Boah, ja, freilich. Und wahrscheinlich, also um ehrlich zu sein, ist wahrscheinlich ein Referee auch sehr leicht austauschbar. Also. Optisch zumindest, ja. Aber also, wenn es einen guten Ref hast, der auch Eigeninitiative hat und gutes Gespür, ist das schon viel wert. Deswegen weiß ich nicht, ob heutzutage das noch so ist oder nicht. Ne? Die machen alle ihren guten Job, aber das ist halt so standardmäßig. Die sind jetzt nicht großartig involviert in irgendwelche Sachen oder, ne? Mich erinnert es gerade. Weißt du noch, dass Thumbtack-Check bei uns Referee mal war? In irgendeinem Extreme-Match war das mal. Ja, Genau. Ja, Sam, gerade ja. da war Max dabei und ich weiß den Gegner nicht mehr. Aber ich weiß, dass Max angefangen hat zu bluten. Das war nicht geplant oder sonst was. Und TJ geht zu ihm hin und sagt so: Max, du blutest. Und er so: Ja, und? Ja, aber wie ist das jetzt passiert? Keine Ahnung, sieht's gut aus? Ja, sieht gut aus. Okay, machen wir weiter. Ja, das sieht man mal, er war besorgt. Ja, der war total besorgt, weil ich nicht, weil, Ja, wahrscheinlich, weil ein anderer geblutet hat, sonst hat er immer er geblutet. ja, das stimmt wohl, ja. Wie hast du eigentlich die Referees dann wahrgenommen? Hast du die vorher kennengelernt? Hast du mit denen Also in gesprochen oder? Amerika oder Ja. hier? Also hier in Deutschland waren es Respektpersonen, also du. Die waren sehr angesehen. Ne? Und da war ich auch viel jünger. Also von daher hatte ich ja eh Respekt. Und in Amerika waren die mehr Teil der Jungs auch, also des Lockerrooms. Ja, und ganz cool. Und ich war auch mit dem einen oder anderen befreundet. Nick Patrick zum Beispiel. Ach, cool. Dann auch, wie heißt der jetzt? Schon lange kein Kontakt, aber mehr jetzt mit dem einen Blonder. Blonde, so längliche Haare, weil er wie in. Ich weiß aber, wen du meinst, ja. Mir fällt es aber auch nicht ein. Aber ja, Ja, schon aber lang dabei, ganz lang dabei, ja, ist ja, der. aber krass, also ich hätte jetzt gedacht, dass es da so ein Gap gibt zwischen Wrestlern und Referees letztendlich, dass sich die Ja, Wrestler für was Besseres halten und so. nee, überhaupt nicht. Ach, cool. Okay. Die waren, also die Jungs, die waren da voll cool. Weißt du, ich meine, freilich, das kam immer drauf an, auf die Wrestler, ne? Also manche Wrestler, die. Aber das war ja dann mit allen Ist so. eine Charaktersache, ja. Manche, die haben sich, heißt, immer besser gefühlt, als egal wer. Weißt du, ich meine. Ja, freilich, klar. Bei den meisten, nee, haben wir cool. Und wie war es mit der Ringcrew und so weiter? Wie lief's mit denen? Naja, die Ringcrew, die hat echt einen harten Job, ne? Also das muss ich schon Eben. sagen. Also ganz, ganz viel Respekt und auch Dankbarkeit denen gegenüber, weil die sind ja, das war ein Team von, was weiß ich, 20, 30 Leute, ja. Und die haben ja die ganzen Traversen und den ganzen Entranceway und den Ring und alles aufbauen, Licht und was weiß ich immer. Und nach der Show haben die das gleich wieder zusammengepackt in LKW und sind dann stundenlang in die nächste Stadt gefahren, um dass sie das rechtzeitig da sind, dass sie praktisch am nächsten Tag die Show stattfinden kann. So, die haben natürlich mehrere Crews gehabt, übers Land verteilt, ne? Logischerweise, weil sonst Ah. hätte es nicht funktionieren, aber trotz alledem, die Jungs, boah, was die geschuftet haben und auch nicht einfach, ja, also die an die Hallendecken hochklettern und was weiß ich, sie abseilen und das hochziehen und alles schon hart. Also ich habe ganz großen Respekt vor denen gehabt. Ich habe mich immer gut mit denen verstanden, ja. Aber für andere waren die nicht einmal sichtbar, sozusagen. Ja, eben, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie waren die involviert? Aber wenn du es auch sagst, ihr hattet nicht immer dieselben, also dass es verschiedene Crews Nein, waren und nein, du so. kannst die schon. Also ich schau her, wenn du so viel unterwegs bist, dann logischerweise kennst du die. Aber sagt mal, es hat Jungs im Lockerraum gegeben, die wollten die kennenlernen, Ja, also gut, klar. auch, ja, und dann waren Leute, die haben das für granted genommen. Was heißt granted? Für Der Gegebenheit, also dass es da war. genau, die haben sich da an den Kopf gemacht, das ist denn ihr Job und so ungefähr. Meine haben sie es nicht anschauen, ja. Boah, ist das gemein. Also, das ist eigentlich echt. Ich meine, man es jetzt nicht, aber es war halt nicht Aber schön. es ist doch oben herab. Also, wenn du mit. Weißt Ja. du, das ist das Ding. Ja, das möchte ich nicht. Manche definitiv, aber andere, die haben sich einfach keinen Kopf gemacht drüber. Verstehst du? Die haben sich einfach da keinen Kopf. Also, ich möchte ihnen jetzt nichts unterstellen, ne? Aber Ja. es gab sicherlich einige, die auch von oben herab uns die Nase gerümpft haben und sogar gesagt, naja, ne? Ja, weil ich frage halt deswegen, weil es gibt ja viele Leute, die einfach auch freiwillig helfen bei den Shows. Egal, ob das damals bei der NEW war oder auch jetzt bei anderen Wrestling-Ligen und so weiter. Ohne die freiwillige Hilfe wäre die NEW bei weitem nicht so groß geworden. Auch bei anderen Wrestling-Shows und so weiter. Es sind ja ganz, ganz viele freiwillige Helfer und so. Und ich habe manchmal schon ein bisschen das Gefühl, dass die halt einfach, ja, leider nicht so beachtet werden, wie es ihnen gebührt. Deswegen Kann doch auch sein, ja. hat mich jetzt eben interessiert, wie es damals in den USA war, ob das gerade nachdem die Referees einfach ein Teil waren. Ja. Nee. Also, Referees waren Teil des Lockerums, ja. Waren die, keine Ahnung, weiß nicht, ob die Frage blöd ist, aber waren die dann Fans? Also gab es das, dass die Fans waren einfach von euch, die Leute, die Ring aufgebaut haben und ähnliches und so? Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht den ein oder anderen Wrestler gut gefunden hat und den gemocht hat, aber ich jetzt nicht das jetzt so krass als Fan bezeichnen, die dann austicken und ja, was die Weiß ich alle nicht, kann ich mir angestellt schon vorstellen, wenn es jetzt haben. da. Alter, nee, die haben uns ja dauernd gesehen. Da ist ja der Gewohnheitseffekt, ey. Wenn du mit Ja, okay. denen dauernd redest und ganz normal dich gibst, dann ist da ja nicht irgendwie, ne? Ja, es stimmt wohl. Ja. Ha. Gibt es irgendjemanden bei der Show, den ich jetzt vergessen habe? Also so Ringcrew, wir haben uns schon mal über Kommentatoren unterhalten. Wir haben uns über Referees unterhalten. Die Physios dann später. Ja gut, da hast du gesagt, ihr hattet zwei, die mit auf Tour waren und so weiter. Haben die euch vorher behandelt, danach behandelt? Wie kann man sich das vorstellen? Also. Naja, wenn es da irgendwas hattest, dann hast du dich vorher behandeln lassen können. Oder ich habe mal zeitlang recht Probleme mit meinen Achillessehnen gehabt. Dann habe ich mir immer meine Ankles tapen lassen, also meine Knöchel. Und ja, haben halt irgendwelche Sachen halt mit dir gemacht, Dehnübungen oder was auch immer, Eis drauf und danach halt, wenn es was gehabt hast, auch. Aber wenn was schlimmer war, dann bist du eh ins Krankenhaus gleich gegangen. Echt? Ihr hattet auch wirklich keinen Arzt vor Ort. Ja, du hattest das normale, wie halt hier auch, die Rettungssanitäter da. Ja. Okay, also die waren schon da. Okay, naja, gut, okay, Physio. Also Referee, Backstage-Mitarbeiter, beziehungsweise Ringcrew halt. Genau, und dann hattest du noch die Ringgirls. die Nitro Girls. Was war deren Job letztendlich? Die Nitro Girls? Schön aussehen und die Sachen nach hinten tragen. Die haben praktisch dazu beigetragen, dass die Show noch entertaining ist. Ne? Mhm. Weil es waren ja alles sehr hübsche Frauen, ja, und die haben halt dann ja durch ihr Tanzen, durch ihr Können, so haben die das uns praktisch damals erklärt, das Produkt aufgewertet. Okay. Okay. Ne? Ja, nee, alles klar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man es unbedingt gebraucht hat, mhm. aber die hatten schon ihr, glaube ich, ihre Fans. Bestimmt, klar. Und in Amerika ist es ja eh so, dass da sehr viel auf Optik gelegt wird. Ja, ich glaube, das hat den einen oder anderen Mann die Kombination aus Wrestling und hübschen Frauen da in dem Moment wahrscheinlich schon erreicht. Ist ja immer so. Also ganz ehrlich, wenn du ein Hochglanzprodukt hast oder ähnliches, dann muss auch das außenrum stimmen. Also dann ja. muss halt auch was da sein letztendlich. Okay. Krass. Okay. Nitro Girls, fällt dir noch was ein? Noch jemand ein? Nee, du hast die wie ist das aus mit Kameramännern und so weiter und so? Die waren, hast jetzt Ring, ist, so. Und dann hattest du natürlich die Kombinatoren und die Moderatoren. Ne? Mhm. Gene Okerlund oder David Penzer. Mhm. Ja? Gut. Die Vor-Ort-Kommentatoren, die mit denen war dann natürlich dann auch genau, viel in Kontakt. Genau, also, ehemalige Wrestler selber. Ja, eben. Ist dann auch, und dann hast du halt noch die Manager gehabt, also die On-Air-Manager. Mm, okay. Oder was ist, ja. Wie lief sowas eigentlich ab, wenn du jetzt einen Manager hattest? Wurde der dir zugeteilt oder gab es andere, die gesagt haben, hey, ich arbeite mit dem und ähnliches? Konntest du jetzt leicht theoretisch Leute mit in die Show bringen? Wenn du das plausibel verkaufen konntest, warum das jetzt ein Mehrwert ist für die Show, dann konntest du schon jemanden reinbringen, ja. Oder du könntest auch sagen, ey, ich würde gerne mit der oder der zusammenarbeiten, was weiß ich. Aber genauso gut würde das auch irgendwann, also das hat es beides gegeben. Entweder, dass sie dir es halt einfach einteilen sozusagen. Ja gut, klar. Du sagst, du hättest da eine Idee, weil Harlem Heat hat ja zum Beispiel damals die Sherry gehabt, ne? Und mir haben sie dann damals die Deborah McMichael eingeteilt. Mhm. Ja. Rückblick auf andere Folge, die war ja nicht lang da. Die Deborah, ja. Doch, die war schon. Ach so, das war die lang da. Die waren nicht das. Ach, das war. Auch vom Mongo McMichael. Ah, habe ich jetzt gehört mit der Dolmetscherin. Die waren. Nein, die Dolmetscherin. Genau, ja, ja, okay. McMichael. Mhm. Die war auch Miss Texas oder Miss irgendwas und. Okay. Mit Mongo McMichael, der war ja ein NFL-Footballspieler, ganz bekannter. Okay, so, krass. Wusste ich nicht. Ja. Mit dem hatte ich ja auch mal eine Story. Echt? Oh, ja. Hast du ihm die Frau ausgespannt? Nee. Würde ich nie out her machen und auch nie off air. Nee, aber rest in peace. Also, der ist ja okay. Verstorben. Der Mongo. Aber ein sehr netter Mann, muss ich echt sagen. Also, er war dafür, dass er Super Bowl, glaube ich, Gewinner war. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube schon. War der total am Boden geblieben. Sowas von nett und ruhig und cool. Er war also ganz. Echt? Also, nett eingebildet, gar nichts. Ne? Und der hat ja dann sein bisschen Dings dann auch im Wrestling gemacht. Wrestling. Standardmäßig war er gut. Okay. Er war jetzt nicht das Ultra-Talent im Wrestling. Also Football hat er definitiv besser spielen können. Ne? Aber er war gut. Ultra nett. Ja. Und hat halt gerade einen Namen gehabt letztendlich. Also das war ja das Ding dann, was er mitgebracht hat. Aber wirklich sehr nett, ja. Und sie war auch sehr nett. Ja, unglaublich. Krass. Die ist ja dann später mit dem Stone Cold Steve auf Austin verheiratet gewesen. Ach, okay. Ja. Keine Ahnung, erzählst mir hier neue Sachen, finde ich gut. Ja. Siehst du mal, ich kann dir auch noch was erzählen. Bist du die größte Wrestling-Site in Deutschland hier? Ja, aber ey, das ist ja mal ein anderes Thema, wie ich zu der Zeit überhaupt gekommen bin. Bin ein bisschen älter, habe ich schon vergessen. Ja, nee, nicht nur das. können wir in einer zukünftigen Folge mal drauf eingehen, wie es war, bevor ich überhaupt bei dir Training genommen habe. Ja, also, stelle ich die Fragen. Ja, die Frage kannst du mir gerne mal stellen in der Zukunft. Aber weißt du was? Jetzt haben wir die letzte Folge haben wir voll überzogen, volle Kanne. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Wir sind am Ende. Ich vertraue dir jetzt mal. Wem sonst? Hallo? Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Tag. Ciao.